Der Ithaca Sandro Mafiosi. Mein Vater hieß Pantaleone Mattioli. Er war in Miglianico, einem kleinen Ort unweit des Meeres, in den Abruzzen in Zentralitalien geboren und aufgewachsen und half vom Jahr 1960 an, frische Luft in den deutschen Nachkriegsmief zu bringen, vor allem aber trug er als sogenannter Gastarbeiter seinen Teil zum Wirtschaftswunder bei. In meinem deutschen Heimatort wurde er von allen nur Paolo gerufen, weil das einfacher war. Meine Eltern hatten überlegt, mich Daniele zu nennen, dann aber beschlossen, mir den Namen Sandro Hermann Mattioli zu geben. Ich wuchs in meinem Dorf auf, sprach die Sprache der Menschen dort, einen Dialekt, der leicht schleppend ist und etwas desinteressiert klingt. Ich kleidete mich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten wie die Leute in meiner Umgebung und war Mitglied zuerst im Fußballverein, dann im Gesangsverein, dann in der Jugendfeuerwehr und noch dazu in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv. Sprich, so gut wie nichts unterschied mich von den anderen Kindern, von den Jugendlichen in meinem Alter. Und doch spürte ich, dass ich als Sohn eines Arbeitsemigranten nicht zu dieser Gesellschaft gehörte wie meine Freunde. Mirko etwa, dessen Nachname wohl irgendwann mal aus Litauen seinen Weg in unser Dorf gefunden hatte, aber offenbar vor so langer Zeit, dass er dazugehörte. Oder Jörg, der einen komplizierten Nachnamen hat, der deutsch klingt, aber wohl aus Schlesien kommt. Er gehörte dazu. Oder die von allen nur Eier gerufenen Zwillinge, die Kinder des Bäckers im Dorf, gehörten natürlich dazu. Aber ich, Mattioli, gehörte nicht dazu. Zumindest nicht so richtig. Spitznamen hatte ich natürlich auch. Sandra oder Raff von Ravioli. Oder Mafiosi, weil es ja so ähnlich klingt wie mein Nachname. An der Grammatik, Mafiosi ist Plural, störte sich niemand. An der inhärenten Beleidigung auch niemand, außer mir. So war ich schon früh mit dem Thema Mafia konfrontiert, bevor ich überhaupt eine Ahnung hatte, was das ist. Und ich nehme an, auch die, die mich so riefen, hatten keinen Schimmer. Was ich damit sagen will, ich weiß, was Diskriminierung ist, auch wenn ich heute aus der Sicht von vielen einen astreinen alten weißen Mann abgebe. Gerade wenn man über das Thema Mafia spricht, steht man in Gefahr, Italiener zu diskriminieren. Ich zeige deshalb in Vorträgen gerne ein Bild. Es könnte ein Bild aus einem Werbeprospekt aus den 60ern sein. Zwei gut gelaunte Männer und ein schicker Wagen. Einer schaut aus dem Fahrerfenster, der andere sitzt auf dem Kotflügel und hält eine Gitarre in den Händen. Der Wagen, ein Ford 17M, gehörte meinem Vater. Er ist der hübsche Mann mit der Gitarre. Dazu erkläre ich, dass mit den Anwerbeverträgen für Arbeitsemigranten viele rechtschaffene Menschen nach Deutschland gekommen sind. Um sozusagen ein Gegengewicht zu den Mafiosi zu setzen, über die ich berichte. Und ich verweise darauf, dass wir gerade über die Nicht-Rechtschaffenen offen sprechen müssen, um einen Generalverdacht gegen die, die sich an Recht und Gesetz halten, zu verhindern. Auch die Relationen helfen. In Deutschland lebten im Jahr 2022 laut Statista 581.469 italienische Staatsbürger. In der Schweiz rund 325.000 und in Österreich knapp 36.000. Setzt man diesen Zahlen die von der Bundesregierung mitgeteilte Anzahl an Mafiosi entgegen, wird deutlich, wie unangebracht ein Pauschalverdacht ist. Selbst wenn man die deutlich höheren Zahlen von Nicola Gratteri anlegt, ändert das nichts am Bild. Dass die Gefahr deshalb geringer ist, heißt das aber absolut nicht. Denn wir müssen verstehen, dass, zumindest in Bezug auf ihre Mitglieder, das Problem mit der italienischen organisierten Kriminalität weniger die Quantität ihrer Mitglieder ist, sondern ihre qualitative Gefahr. Auch deshalb will dieses Buch dafür werben, nicht jede Form von organisierter Kriminalität über einen Kamm zu scheren. Wir brauchen eine differenzierte Betrachtung von organisierter Kriminalität und wir brauchen viel mehr Menschen mit Expertise. In den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft, überall. Das hat sich auch beim Umgang mit der sogenannten Clan-Kriminalität gezeigt. Als das Thema vor rund 10 Jahren in den Fokus rückte, wurden Bilder gemalt von Stadtvierteln kurz vor dem Zusammenbruch, von archaischen Strukturen, die die Macht übernehmen und wüten. Der Begriff Clan ist schnell zu einem politischen Kampfbegriff geworden und mit Vorstellungen verknüpft worden, die aus vielerlei Gründen abzulehnen sind. Zuvorderst, weil sie nicht zutreffen und der Sache auch nicht dienlich sind. Der Begriff Clan wurde nicht mehr hinterfragt. Clans werden im Rahmen der Fixierung auf die sogenannte Clan-Kriminalität fälschlicherweise als homogene Gebilde beschrieben, deren Teile allesamt Kriminalität unterstützen und dem deutschen Staat feindlich gegenüberstehen. So wie die Diskussion in den vergangenen Jahren geführt wurde, ist sie gefährlich. Sie leistet der Diskriminierung Vorschub, sie orientiert sich an Simplifizierungen, vor allem aber ist sie nicht lösungsorientiert. Ich bin der Überzeugung, dass eine differenzierte Betrachtung immer der erste Schritt auf einem Weg zu einer Lösung ist. Dazu gehört auch anzuerkennen, dass ein Mafia-Clan im Sinne von italienischer organisierter Kriminalität etwas ganz anderes ist als ein Clan aus den schottischen Highlands oder aus Arabien. Clan ist ein letztlich hohles Wort. Und nur wenn wir uns wissenschaftlich mit dem Begriff auseinandersetzen und verschiedene Ausprägungen von Clans studieren, kann der Begriff sinnvoll eingesetzt werden.